Wenn ihr als Weiße kein Recht mehr auf Entfaltung habt und der Weltwirtschaftsrat in einer Synagoge tagt, wenn Europa ganz kläglich am Euro verreckt und die schönsten Paläste sind verkommen und verdreckt, wenn ein weißes Kind hier keine Chance mehr hat, dann erntet ihr die Früchte eurer vergifteten Saat. Und dann werdet auch ihr ihn vermissen und vergessen sind die Lügen, die heute noch spricht. Ja, dann wird die ganze Welt wissen, Hitler war im Recht, doch dann ist es zu spät. Wenn der Dealer ungeniert vor dem Kindergarten steht, und es niemanden mehr interessiert, wem er den Tod andreht, wenn man in allen Schulen Türkisch und Hebräisch lehrt und die Kinderschänderbrut ungehindert sich vermehrt, wenn europäische Kulturen in Museen noch existieren und weiße Obdachlose zu Hunderttausenden erfrieren, dann werdet auch ihr ihn vermissen und vergessen sind die Lügen, die ihr heute noch sprecht. Dann wird es die ganze Welt wissen, Hitler war im Recht, doch dann ist es zu spät. Wenn die ganze weiße Welt vom Judentum geknechtet wird und es niemanden mehr gibt, der das Flehen nach Erlösung hört, wenn der Ewige dann wieder die Bruderkriege hier entfacht und eine ganze Rasse stirbt in einer unsichtbaren Schlacht, wenn der Jude an der Macht ist und euch zeigt sein wahres Wesen, werdet ihr und eure Kinder erst was euch den Dreck verwesen. Dann werdet auch ihr ihn vermissen und vergessen sind die Lügen, die ihr heute noch spricht. Dann wird es die ganze Welt wissen, Hitler war im Recht, doch dann ist es zu spät. Ja, dann ist es zu spät.